Willkommen bei Planet Rap. Willkommen bei Planet Rap. Wir haben heute einen ganz besonderen Rap. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast zum Studio. Die Ausnahmezustandserscheinung Fiedel. Studio, die Ausnahmezustandserscheinung Fiedel. Fiedel, dein neues Album ist fertig. Fiedel, dein neues Album ist fertig und es wurde schon lange vorm Release-Termin viel darüber spekuliert. Ja, jetzt haben wir die Hörproben und uns erscheint das Album als Popprodukt ein Haufen Scheiße. Und du wirst doch immer häufiger gedisst. Was hast du dazu zu sagen? Ja, also erstmal bla. Und was soll die Scheiße? Ihr nennt mich Pop, weil ich euch schneide, denn keiner setzt sich reifer und keiner setzt sich tighter. Brauche keine Lowrider. Bla bla. Keine Messer, keine Goldketten. Bin selbst wenn ich sing noch mehr. Was soll die Scheiße? Als ihr Volldeppen. Wer andere nennt mich Pop, weil ich euch schneide für besser. Aber falls das dann kein Kahn kann, du kannst mir nicht mehr. Setz dich reifer, Wasser reißen, so wie ein Barmann. Schaut euch die Fakten klar, nicht vor und keiner setz dich tighter. Das ist 2006 und ich fick schon mit meinem Intro euren Scheiß auf dem Deck. Brauche keine Lowrider, keine Messer, euer Kreis auf eine Brett und Gold, alles bricht zusammen, ihr seid am Ende. Bin selbst wenn ich sing, denn ihr kommt am nichten noch schrank. Wir haben eure einzige Rap, eine Chance, mich noch wegzubrennen. Ist ihr voll der, ist also mich, Popper, Sellout oder Wack zu. Wer Angriffe Band, doch wuchs ab, ich pop. Hier geht jetzt, jetzt ist der Kahn weit, denn was ich tu ist, ich schreib mir die Segel. Du kannst mir nicht das Wasser vom Leib. Ist das der Beweis für echt hessischen Pop? Wenn meisten so wie ein Barmann. Schaut euch die Säure an, Analyse ist der Backen klar, den Job. Ja gut und das ist 2006. Nach wie vor hören wir auch kritische Songs über schon mit Politiker und Deutschland auf deinem Album. Mein Intro, warum findest du die Themen nicht etwas abgedreht? Auf dem Weg, Boschen ausgelaugt und inzwischen überflüssig. Und alles ist genau das der Sellout, der gewollte Gegenpunkt zu spricht zusammen, ihr seid am neuen deutschen Welle, der Gegenpunkt zu Flair und Akrobell. Ende, denn ihr kommt an mich nicht ran. Pass mal auf, ich und euer Sound, jetzt verdrehst du die Fakten, ne? Das ist die einzige Chance, mich nämlich ein Grund, also auch weg, so wir stecken in der Sprennreise, doch jeder ignoriert es, sei so mich, und wir werden eingeläuft mit Serie, aber Sellout oder Wack, und Bierfest ist zu nett. Menschen stecken 5 Millionen Menschen auf, doch wo bin ich vor Zierfest? Jeder meckert im Privaten, doch nicht Pop. Hier geht man agiert jetzt, also geh ich